herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 42, 2013. Und was haben wir? Tja, die Huffington Post. Letzte Woche habe ich noch war ich noch voller Lob und hab gesagt, ja, das wäre eine echte Alternative. Nach wie vor denke ich, dass das eine interessante Alternative wird, die es auch eventuell schaffen wird im Mainstream. Hier, sag ich mal, endlich in Deutschland auch wie in den USA schon eigentlich schon gang und gäbe, die ja, die Online-Publikation zu erneuern und bei der Masse eben zur Akzeptanz zu verhelfen. Ja? Mag sein, aber ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Denn dadurch, dass Focus Tomorrow sich hier mit dem Projekt engagiert und auch in Zusammenarbeit eben herausgebracht wird, ist auch die Stellungnahme zum Leistungsschutzrecht alles andere als positiv. Hier muss ich sagen, ist natürlich etwas, was also die Anerkennung des Leistungsschutzrechts, das ist etwas, was die das Ansehen in dem Bereich der elektronischen Medien eben sehr stark schädigt, das Ansehen, und damit ist es auch so nicht akzeptabel als sag ich mal Mensch, der sich um sowas kümmert, dieses als Quelle zu benutzen. Ja, das Leistungsschutzrecht ist, wie ich schon öfters gesagt habe, meiner Meinung nach eine unglaubliche Bevormundung an eine Gefahr für die freie Meinungsäußerung. Das täuscht nicht darüber hinweg, auch wenn das jetzt hier vielleicht hauptsächlich gegen Google gemünzt war, so ist doch generell die Frage, ob man eben solche Tendenzen unterstützen soll, diese antidemokratischen Tendenzen oder die Antifreiheit-Tendenzen, die eben sowas an den Tag legt, um eben immer Informationen zu horten, zu schützen und auch gegen die normale Verwendung. Und das Auffinden einer Suchmaschine ist bei mir eine normale Verwendung, ja. Wer sowas unterstützt, der ist nicht würdig, als Quelle herangezogen zu werden. Ganz einfach. Vor allem nicht im elektronischen Bereich. Und das ist eine Schwierigkeit, denke ich mal, die man hier erwähnen muss. Von daher hat sich die Euphorie gegenüber letzte Woche schon deutlich gemindert. Da hilft's auch nichts, wenn die ganzen Verlage eben jetzt doch zu Google gekrochen kommen, weil sie nämlich wissen, selbst wenn Google nichts zahlt und man eben ein Opt-in bei Google News beispielsweise machen muss. Das heißt also, bei Google News wird eben nur das veröffentlicht, wo die Firmen sich bereit erklärt haben, auf das Leistungsschutzrecht, in dem Falle hier bei der Google-Veröffentlichung zu schützen. So sind doch die Aussagen klar, dass sie das nur vorübergehend machen werden und dass sie das Leistungsschutzrecht früher oder später auch einfordern, nämlich dann, wenn sie sehen, dass sie eine stärkere Position haben, meiner Meinung nach. Und das kann nicht sein. Und deswegen sollte man solche Quellen von grundsätzlich aus vermeiden. Es gibt sehr viele Quellen, die sich gegen das Leistungsschutzrecht offiziell ausgesprochen haben, das auch verbindlich teilweise. Und die Quellen sind dann eben doch, sag ich mal, besser und vertrauenswürdiger. Möglicherweise haut auch NTV in diese Kerbe hier rein, denn der Artikel, der hier bei NTV im Ratgeber veröffentlicht wurde, dass ein Laienprivileg nicht immer schützt, auch Blogger dürfen nicht alles. Da wird im Artikel quasi darauf hingewiesen, dass Blogger sich auch an einige journalistische Formen halten müssen, ja, und die dürfen nicht einfach alles Mögliche herausposaunen. Das ist natürlich klar, dass auch Blogger an Gesetzesauflagen gebunden sind. Das heißt, man darf auch in einem Blog niemand angreifen in Form, die das Gesetz nicht erlaubt. Aber dies hier zu verlangen, dass oder auszusagen, ja, dass Blogger sich an dieselben Statuten halten müssen wie Journalisten, das geht nicht. Das ist falsch und ist auch nicht durchsetzbar, ja, meiner Meinung nach. Und klar, dass der Deutsche Presserat da vielleicht anderer Meinung ist, nur da muss man dann natürlich wutentbrannt auch fragen, wie denn? Die Blogger sollen genau die Pflichten wie Journalisten haben, aber nicht die Rechte. Das steht, das gibt's nicht. Wenn der Blogger als Journalist eingestuft wird von seinen Pflichten her, dann muss er auch einen Presseausweis bekommen von den jeweiligen Stellen, ja, zum Beispiel von DJV, vom Deutschen Journalistenverband. So geht das nicht. Dann muss auch alle Rechte vorhanden sein. Zum Beispiel, dass Journalisten nicht oder spezielle Schutz vor Abhörung haben. Ja, die dürfen also nicht so einfach abgehört werden oder unter Druck gesetzt werden. Auch das spielt eine Rolle. Außerdem haben Journalisten auch mehr Interpretationsfreiheit. Das muss man auch sagen, beziehungsweise können auch zum Beispiel an Orten des Geschehens mit dem Presseausweis sich auch Zugang verschaffen, die ein Blogger so normalerweise nicht hat. Entsprechend kann dort natürlich auch eine andere Berichterstattung erfolgen, nämlich eine Berichterstattung, die näher an der Existenz des wahren Problems dran ist, ja. Wenn ich zum Beispiel in meinem Blog etwas schreibe, dann meistens eben etwas, wo ich zum Beispiel durch dpa oder andere Quellen recherchiert habe, weil es mir eben ohne Presseausweis oftmals auch nicht möglich ist, an die Quellen der Informationen direkt ranzukommen. Deswegen sind die Quellen auch andere. Deswegen wiederum kann natürlich nicht von mir das Gleiche verlangt werden an Genauigkeit, sag ich mal, an der Richtigkeit des Inhaltes, ja, als von einem normalen Journalisten. Und das muss gewahrt bleiben. Dieses Laienprivileg, das muss gewahrt bleiben. Und es kann nicht sein, auch wenn es vielleicht hier die Zeitungen, weil ihnen die Kunden weglaufen und immer mehr in Social Networks und Blogs die Leute ihre Informationen bekommen, da kann es nicht sein, dass hier jetzt ein Angstgespinst hier installiert wird von den Medien, die eben sagen, ja, als Blogger hast du immer nur Pflichten, musst immer aufpassen, bist mit einem Bein im Knast, lass die Arbeit lieber mal den Profis, ja, den Journalisten. Gleichzeitig gibt man ihnen aber nicht die gleichen Rechte wie Journalisten. Das geht so nicht. Also, entweder das Laienprivileg dem Blogger auch zugestehen, ja, oder her mit dem Presseausweis. Ansonsten Klappe halten, Deutscher Presserat. Ganz einfach. Ja. Google-Aktien, ja. Die hat hier für sehr viele Schlagzeilen gesorgt und da braucht man auch keine großartige journalistische Kunst, um festzustellen, dass die Google-Aktie beispielsweise am 18. Oktober auf über 1000 Dollar, nämlich genau gesagt 1011 Dollar geklettert ist, ja, mit einem satten Plus von 122,61 Dollar und das sind 13,8%. Ich muss schon sagen, die Ankündigung von diesem Umsatzanstieg, der nicht so hoch erwartet wurde von den Analysten, es hat sich für Google in bare Münze ausgezahlt. Damit ist die magische Grenze eben von 1000 Dollar pro Aktie deutlich überschritten worden. Ja, zeitweise war es auch mal bei 1015 Dollar sogar. Und tja, was soll man dazu sagen? Herzlichen Glückwunsch, Google. Das täuscht natürlich nicht hinweg über die Schwierigkeiten, die nach wie vor bleiben. Ja. Ich sehe gerade, heute ist die Aktie ebenfalls bei 1017 Dollar, also nochmal 4,93%. Schon 2016 eben ging es runter. Ich habe hier gerade die aktuellen Daten. Also ich muss sagen, fantastisch. Aber wie gesagt, Grund zum Jubeln für die normalen Kunden gibt sicherlich da nicht. Google ist vielleicht ein Stück mächtiger geworden, was der Umsatz anbetrifft, aber noch lange nicht natürlich, also das ist für die Analysten gut und für die Aktionäre, aber eben nicht unbedingt für die Kunden. Ja, die Kunden haben da eher, naja, sag ich mal, nichts davon. Und jetzt kann man natürlich auch mal schauen, was hier Apple zu bieten hat mit der Aktie, also Aktienausgabepreis von $516. Das ist schon sehr, sehr bezeichnend, ja. Hat zwar nichts über den jetzt über den tatsächlichen Firmenwert und so weiter auszusagen, meiner Meinung nach, aber auf jeden Fall sieht man, wohin der Trend an der Börse geht. Google also sehr groß im Aufwind. Und Wahnsinn, ja, wer damals hier beim Start der Google-Aktie, beziehungsweise dann am, ich glaube am 3. September 2004 war es der niedrigste Stand, ja, bei etwa $100 pro Aktie. Wer dort sich ein großes Aktienportfolio zugelegt hat, ja, der hat heute über das Zehnfache an Gewinn rausgeschlagen. Das sind die Dividenden ja noch nicht mit drin. Und da muss ich schon sagen, wow, wow, ja, zehnfach mehr. Da haben einige sich eine goldene Nase verdient. Jedenfalls die, die die Nerven hatten, die Google-Aktie zu halten. Denn nicht immer war die Zukunft von Google so rosig. Ja. Ein starker Aktienrückgang gab es zum Beispiel auch. Moment, wann war es hier? 1900, nein, 2008. 1900 gab es gar nicht. 2008, ja. Da gab es ein Einbruch der Aktie auf $262 dann wieder, war vorher mal höher, aber dann ging's langsam mit, gut, mit ein paar Zacken, ja, ging's dann aber aufwärts und mittlerweile kann man schon sagen, dass es eine ziemlich verlässliche Anlage im Moment ist. Ob es noch höher gehen kann, das weiß ich nicht. $1000, wie gesagt, die magische Grenze ist natürlich schon ziemlich hoch und ob das jetzt auf Dauer gehalten wird, das ja, das zu beurteilen überlasse ich dann lieber den Experten, ja, sozusagen den Journalisten der Aktienmärkte. Naja, okay. Gut. Was haben wir noch die Woche? Greenwald verlässt den Guardian und gründet eine eigene Firma, die auch noch gesponsert wird von einem der eBay-Gründer. Ja. Der gibt da seine Millionen, Milliarden, was weiß ich wie viel. Pierre Omidyar nennt er sich, komischer Name. Und der hat, wie gesagt, der hat eBay gegründet oder mitgegründet. Und da ist es natürlich interessant, was wird er jetzt? Interessant auch, Greenwald verlässt den Guardian nach seinen NSA-Enthüllungen. Klar stellt sich da natürlich die Frage, war der Guardian unkooperativ? Warum geht Greenwald jetzt hin und macht sein eigenes Unternehmen? Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, vielleicht hat es Greenwald deswegen gemacht, weil er eben jetzt eine große Perspektive hat. Er ist jetzt weltbekannt, weltberühmt durch diese Story. Wenn es einen Zeitpunkt gibt, für seine eigene Newsfirma zu gründen, dann ist es jetzt. Ja, und genau in diesem Bereich soll es eben auch tätig sein. Und auch der National Security Korrespondent Jeremy Scahill, der ist auch offenbar in Gesprächen damit, um dieser neuen Organisation, die da gegründet werden soll, beizutreten. Und somit könnte man unter Umständen erwarten, dass dort eine schlagkräftige Newsorganisation entstehen kann, die vielleicht sich noch stärker mit kritischen politischen Themen befasst. Das wird natürlich auch der NSA ein Dorn im Auge sein. Oder dem GCHQ, denn schließlich ist der Guardian und Greenwald ja in mit den also mit Großbritannien verflochten, und da muss man natürlich auch sehen, was ist da möglich. In das Presserecht in Großbritannien ist alles andere als gut für solche Enthüllungskorrespondenten, weil es da nicht den Schutz gibt wie zum Beispiel in Deutschland. Vielleicht sollte er mit dem mit dieser Newsorganisation in Deutschland starten. Dort schützt ihn das Gesetz schon deutlich mehr, auch schon bestätigt durch das Bundesverfassungsgericht. Ich erinnere damals an die Bild-Affäre, wo auch, das war ich glaube in den 50ern oder in den 60ern, ich bin mir nicht mal ganz sicher, also es ist schon einige Jahrzehnte her, als in Deutschland die Bild-Zeitung ja durchsucht wurde von der Polizei, und das hat das Verfassungsgericht dann später eben auch als verfassungswidrig erklärt. Und seitdem genießt eben der Schutz der Journalisten in Deutschland einen ganz besonderen Stellenwert, ganz im Gegensatz zu Großbritannien. Ja. Solche Aktionen wie beispielsweise gegen den Guardian, wo Festplatten mit Informationen zerstört wurden vor einigen Monaten, die sind gesetzlich legal in Großbritannien. Bei uns unvorstellbar, zumindest gesetzlich unvorstellbar. In 4 Stunden können Experten entscheiden, ob ein Kickstarter-Projekt erfolgreich wird oder nicht. Kickstarter ist ja momentan in aller Munde mit jede Menge großen Projekten. Viele davon, im Gegensatz zu den Kritikern, die behaupten, nie wird ein Kickstarter-Projekt wirklich dann rauskommen, sind viele Kickstarter-Projekte jetzt eben doch kommerziell erfolgreich. Beispielsweise ist die Ouya-Spielekonsole auf Android-Basis ein großer eine große Sache, ja. Oder auch die Pebble Smartwatch, die ihrer Zeit voraus war, hat dort gezeigt, dass Kickstarter-Projekte sehr wohl erfolgreich sein können. Von daher denke ich auch, dass es interessant ist, wenn solche Forschungsgruppen sich genau dafür interessieren. Das Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne hat hier herausgefunden mit Forschung, dass schon bereits nach 4 Stunden festgestellt werden kann anhand von der Aufnahme der Leute für so ein Projekt, ob dieses Projekt erfolgreich sein wird oder nicht. Ja, das ist sehr interessant, aber finde ich logisch, denn es kann sich schon relativ früh abzeichnen, ob eben die Leute so ein Projekt gut aufnehmen oder nicht. Und wenn es am Anfang nicht gut aufgenommen wird, ist die Chance, dass dann noch was passiert, sehr, sehr gering. Es sei denn, es würde massiv Berichte geben, zum Beispiel in der Mainstream-Presse oder in zumindest in Elektronikfach Publikationen im Internet, die maßgebenden. Nur da ist auch die Frage, ob dann ein solches Projekt, das offenbar auch für die Nutzer uninteressant ist oder für die, die spenden sollen, ob das dann aber auch groß aufgenommen wird von den Medien. Und dazu, da gehören eben die Mainstream-Medien dazu, Gawker, ja, beispielsweise Gawker.com, wäre sowas, ja, oder bei deutschen Projekten vielleicht Heise, aber selbst da, ob da eine große Mediengruppe reichen würde, ist die Frage. Deswegen kann man eben hier mit ziemlicher Sicherheit sagen, nämlich mit höher als 76%iger Sicherheit, dass wer in den ersten 4 Stunden hier keine bestimmte Erfolgsschwelle überschreitet, dass dieses Projekt dann zum Scheitern verurteilt ist. Ja. Also das ist eine äußerst interessante Erkenntnis. Aber gleichzeitig muss man sagen, wie viel Projekte momentan bei Kickstarter aus dem Boden gestampft werden, die innerhalb von kurzer Zeit bereits ihren Soll erfüllt haben, was eben hier erforderlich wäre, und dann kommen ja auch noch weitere Spenden dann hinzu oder Beteiligung, ja, je nachdem, wie man das nennen will. Und deswegen ist es also sehr, sehr interessant, was dort innerhalb von kurzer Zeit zusammenkommt. Auch für Projekte, die man so gar nicht gedacht hätte, ja, dass die wirklich so schnell so viele Zuwendungen bekommen. Ja. Und ich finde es aber eine faszinierende Sache. Hier wird auch an der Mainstream Entwicklung vorbei auch mal ungewöhnliche Projekte finanziert, die vielleicht ohne Kickstarter so in der normalen Industrie keine Chance hätten, weil die Industrie eben oftmals nicht die geeigneten oder nicht die richtigen Perspektiven sieht, ja, sich vorstellen können, dass das ein oder andere Produkt beispielsweise erfolgreich ist. Und auch ich werde manchmal überrascht, zum Beispiel mit der Pebble Smartwatch war das ja genauso. Da hat noch keine einzige Firma hat da von einer Smartwatch geredet. War das Pebble-Projekt eben schon auf die Beine gestellt worden, ja. Und nach sind dann die Ankündigungen eingetrudelt. Und jetzt will jede Firma seine Smartwatch rausbringen. Ich selbst hätte ich nie gedacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand anzieht. Ja, also ich würde es definitiv nicht tun. Aber es gibt eben doch Leute, die das Konzept vielleicht im Endeffekt gar nicht schlecht finden. Und das ist nämlich genau das Problem, wenn ich oder eine Firma eben jetzt sagt, das ist doch Blödsinn, für was soll man das machen? Unsinn, weiter, nächster Punkt. Dann heißt das noch lange nicht, dass andere Menschen das dann eben genauso sehen. Und diese Menschen finden dann eben bei Kickstarter oftmals die Möglichkeit, eine Firma zu unterstützen und das Projekt dann wahr werden zu lassen. Schöne Sache. Ja, überhaupt sind die Ansichten hier von Produkten oder von überhaupt von der ganzen Weltanschauung her eben durchaus abweichend, ja. Von daher wundert es mich nicht, dass das eine Projekt, dass man vielleicht sagt, so ein Blödsinn, dass es auf einmal von vielen Leuten akzeptiert wird und dann eben doch unter Umständen vielleicht sogar erfolgreich sein kann, kommerziell erfolgreich sein kann oder zumindest mal erfolgreich sein kann für eine bestimmte Gruppe von Leuten. Ja, wie unterschiedlich die Auffassung der Realität, oder muss schon sagen, die Realitäten sind, ja. Das sieht man zum Beispiel hier bei einem Video, The Matrix, also der Film, ne, The Matrix Retold by Mom. Ja, also neu erzählt von der Mutter von jemandem, ja. Und ja, da wird halt auch mal aus Morpheus Moschimo, ja. Und weil das einfach so bei den Leuten im Gehirn einfach bleibt, ja, was das ist. Die hat irgendwie vorher mal einen Namen gehört, der so ähnlich war wie Moschimo und vorher noch niemals Morpheus gehört. Das kann man sich leichter dann Moschimo merken, ja. Keine Ahnung, wo die es herhackt. Der Sohn weiß es auch nicht offenbar. Ja, aber dann auch weitere Sachen im Film werden ganz anders wahrgenommen. Ja, Szenen werden ausgeblendet, mehrmals musst du die Augen schließen, ja. Und für sie hat Matrix diese Trilogie dann so geendet, dass Morpheus also gestorben ist. Oder Moschimo für sie dann, ja. Moschimo ist gestorben. Ja, es war ein gutes Ende, sagt sie. Ja, das sieht man mal. Es blieb nichts hängen, gar nichts hängen über die tiefgründigen sozialen Fragen, die vielleicht aufgeworfen werden in Matrix. Auch die Fragen, wie sollen wir umgehen mit neuen Technologien, ja, kritisch gegenüber neuen Technologien sein, ja. Es waren Aliens, die ankamen, ja. Also ich war auch bis zum Schluss des ersten Films der Meinung, ja, es handelt sich um Aliens, diese Agenten. Es waren aber keine Aliens, ja, wie sich dann ja eigentlich schon im Laufe des Films herausgestellt hat. Aber auch hier sieht man wieder, die Frau war jetzt zum Beispiel überzeugt, das waren Aliens. Auch wenn das jetzt hier ein sehr unwichtiges Beispiel ist, so kann das aber doch zeigen, wie total unterschiedlich Menschen die Welt um sich herum sehen und erkennen. Und deswegen gibt es auch oftmals eben Konflikte, vor allem bei Leuten, die räumlich auseinander wohnen, ja, spielt sich da oft mal eine ganz andere Auffassung der Realität ab. Und das sollte man sich immer vor Augen halten, wenn man mal wieder jemand kritisiert, ja, wie zum Beispiel, ach so ein Blödsinn, ja, der hat doch nicht mal alle Tassen im Schrank. Für ihn sieht die Welt ganz anders aus. Und wer kann denn sagen, wer jetzt recht hat, wenn man nicht quasi eine Instanz hat, die über allem steht, ja, Und dann eben entscheidet, wer hat Recht oder wer nicht, ja. Also, wer sagt denn, dass ich den Film Matrix richtig verstanden habe? Ja. Vielleicht die sozialen Probleme oder die kritischen Äußerungen gegenüber dem technischen Fortschritt. Vielleicht habe ich das nur hereininterpretiert. Vielleicht sieht das eben jemand anderes ganz anders, ja. Und das sollte man sich immer vor Augen führen, dass man eben selbst nicht die absolute Wahrheit gebucht hat. Die gibt's nämlich nicht, ja. Wahrheit definiert sich immer aus verschiedenen Gegebenheiten und ist nie absolut. Absolut, glaube ich, wird ganz, ganz schwierig, eine absolute Wahrheit zu finden. Wenn man nur ein Parameter irgendwie in einer unglaublichen Kette von Zusammenhängen, nur einen winzigen Parameter ändert oder falsch erkennt, dann ist diese ganze Wahrheit nicht das Papier wert, auf das man vielleicht hier das Ding schreibt. So sieht's aus. So, jetzt zurück von den unglaublich philosophischen Erkenntnissen zu was ganz Banalem, das aber auch zeigt, dass es auch vom Empfinden her in verschiedenen Regionen der Welt andere Standards gibt. Etwas, was bei uns bestimmt noch 10 Jahre dauert, bis es wirklich im großen Stil akzeptiert würde, fängt jetzt schon langsam in Japan an, ja? Und zwar das komplett automatisierte Restaurant ohne Kellner. Ja, so ist es. Niemand mehr da. Ja, ich weiß nicht, ob im Hintergrund vielleicht das Ganze noch überwacht, dass auch alles klar geht. Ja, so ist es. Man geht rein, es ist niemand da. Man holt sich das Essen aus entsprechenden Vorrichtungen. Ja, ich möchte jetzt sagen Automaten. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ja, bezahlt das dann mit einer Induktionsbezahlkarte, die in Japan schon seit Jahrzehnten genutzt wird. Also ohne Übertreibung, ja, schon vor weit über 10 Jahren habe ich die Berichte gesehen, dass man zum Beispiel in die U-Bahn gehen kann dort oder an den Bahnhof und zahlt dort, geht einfach auf den Bahnsteig, zahlt quasi mit seiner induktionslosen Karte, die man drüber zieht, wupp, und schon geht das Tor auf und man hat die Karte gelöst und kann fahren. Fantastisch. Bei uns ist auch hier gerade mal so der Anfang gemacht mit den Smartphone-Tickets, die es jetzt gibt, ja. Und hier ist es eben auch so, dass das ganze Konzept von diesem Robo-Restaurant, wie ich das nenne, ja, sehr futuristisch anmutet und momentan außerhalb von Japan kaum nur umzusetzen, vielleicht noch in China, ja, in den Großstädten, aber ansonsten wird es wohl kaum umzusetzen sein. Das sind noch, ist die Ablehnung, denke ich, noch zu groß bei den Menschen. Also dieses Tokyota Sushi Restaurant scheint aber gut zu laufen. Über ein Touchscreen kann man das ganze Menü zusammenstellen, ja, und ja, dann kriegt man auch das Ganze. Und ich finde schon, ist sehr, sehr interessant. Und es funktioniert halt auch vielleicht deswegen so gut in Japan, weil die Disziplin der Menschen ziemlich groß ist im Vergleich zu uns. Von dort muss also wesentlich weniger mit Randale in so einem Restaurant gerechnet werden als vielleicht bei uns. Die Verbrechensrate in Tokio ist so gering, dass sich die Polizei bei uns hier selbst in mittelgroßen Städten nur noch die Haare raufen kann, wie die schiere Zahl, nicht die Prozent, sondern die schiere Zahl der tatsächlichen Verbrechen niedrig ist im Vergleich zu unseren Städten. Ja. Also in Tokio muss man nur in extrem wenigen Gegenden auch nur Bedenken haben, nachts als Frau irgendwo hinzugehen. Während das bei uns, naja, also die Angst bei uns ist jedenfalls schon häufiger da. Ja. Wohl auch nicht ganz ohne Grund. Ich finde das auch hier faszinierend und ich kann nur hoffen, dass sowas mal bei uns auch gibt. Ich bin ja sowieso so ein Automatenverfechter, ja. In Japan gibt es ja auch für Automaten für alles. Man kann sich alles Mögliche aus Automaten ziehen, sei es jetzt schnell mal ein Fertiggericht, ja, warmer Grüntee und damit meine ich eben in Flaschen, ja, ich habe es glaube ich schon mal gesagt. Und ja, Comics, ja, von den gebrauchten Unterhosen von Schulmädchen wollen wir nicht sprechen. Ja, auch die gibt's in Automaten. Unglaublich, ja, aber was ich damit sagen will, ist, es gibt alles, was es in Japan zu kaufen gibt, auch in Automaten zu kaufen. Und das ist, auch wenn es erstmal nicht danach klingt, sozial gesehen ziemlich gut. Ja. Ziemlich gut. Und es erlaubt den Menschen zu allen Zeiten bestimmte Produkte zu bekommen, die sie gerne hätten. Ja, und ich kann nicht verstehen, warum auch bei uns nicht das mehr Automaten aufgestellt werden mit ungewöhnlicheren Sachen. Ja, ein Kaffeeautomat findet man überall, dann schmeckt der Kaffee dann schlimm. Ja. vielleicht erzähle ich mal in einer der nächsten Folgen von dem neuen Automaten Barista-Block, der in den USA momentan für Furore sorgt. Aber da, wie gesagt, vielleicht in den nächsten Sendungen. Dann noch etwas. Twitter erlaubt jetzt Direktnachrichten von allen. Das stimmt. Also früher war es ja so, man hat quasi nur von seinen Followern, die man auch zurück verfolgt, eine Direktnachricht geschickt bekommen können. Das hat natürlich dazu geführt, dass das Spam zumindest im DM-Ordner noch im Vergleich zu E-Mail einigermaßen überschaubar war. Naja, dafür ist das Spam mit solchen Ad-Replies gekommen. Also ich kann mich nicht mehr retten vor indonesischen Spammern, die alles Mögliche meinen, wer ich bin. Ja, und ich habe auch schon viele Anfragen nach Babys bekommen über über Twitter, die ein Baby von mir haben wollen. Offenbar haben die da gemeint, so wie ich das mitbekommen habe, diesen Spieler gibt einen Rio bei Arsenal. Und offenbar denken die, ich wäre dieser Rio von Arsenal. Fußballer, ja. Also, juch. Naja, okay, gut. Auf jeden Fall, jetzt ist natürlich hier das wieder was anderes. Ja, furchtbar, wie ich finde. Aber zum Glück hat Twitter zumindest für die bestehenden Accounts, wie es bei neuen Accounts aussieht, weiß ich nicht, und zurzeit jedenfalls, die Nachrichten generell deaktiviert. Man muss da schon zustimmenden Einstellungen, da kann diejenigen, die schon freigeschalten ist, unter der Rubrik Nachrichten, kann man auswählen, erhaltene Direktnachrichten von jedem Follower. Und die ist normalerweise deaktiviert. Wenn man das haben will, muss man es aktivieren. Warum man das machen sollte, weiß ich nicht. Aber vielleicht haben Firmen oder ähnliches Interesse daran, dass sie auch DMs bekommen können von Kunden, ohne dass sie diese zurückverfolgen. Aber wenn irgendwann mal diese Funktion standardmäßig aktiviert ist und man sie deaktivieren muss, dann wird Twitter endgültig das Spammer-Paradies schlechthin. Manche behaupten ja, wie gesagt, sowieso schon ein Spammer-Paradies. Carl Sagan, eigentlich ein Mann, den ich in jeder Ausgabe der Rios Wochensicht erwähnen müsste. Ja. Wem das nichts sagt, Carl Sagan ist ein Wissenschaftler, war ein Wissenschaftler, leider ist er verstorben seit geraume Zeit, seit 1996. Und ich muss sagen, dass er wie fast kein anderer Wissenschaftler, vor allem in dem Bereich Astronomie, Astrophysik, hier der Wissenschaft große Dienste erwiesen haben. Einer der größten natürlich die Popularität, wer ein gewisses Alter hat, wird sich sicherlich über die bei uns hat es geheißen Unser Kosmos, ja, die Serie widmen. Oder erkennen. In den USA hat sie geheißen Cosmos, A Personal Voyage. Ja, 13-teilig. Und ich dachte immer, das will mehr folgen. Wo Carl Sagan halt, sagen wir mal, ein bisschen, oder was ein bisschen, auf fantastische Weise, ja, komplizierte astrophysikalische Vorgänge und astronomische Gegebenheiten und auch allgemein physikalische Gegebenheiten den Menschen näher gebracht hat in einer Form, die bis heute meiner Meinung nach unerreichbar ist. Auch ich wurde sehr inspiriert durch diese Sachen, mich hier ranzuklemmen an wissenschaftliche Themen und da meinen Hirnschmalz zum Kochen zu bringen. Etwas, was die Lehrer damals in meiner Zeit noch nicht mal annähernd geschafft haben, mich zu motivieren. Ja. Mit dieser unglaublichen Vortragsstärke, die Carl Sagan da hatte, habe ich mich tatsächlich als junger Mensch nach der Schule hingehockt und habe gelernt in Astronomie, ohne dass irgendwie Not dafür bestand. Ja. Und das sollte was heißen. Unglaublich. Und somit ist das auch eines seiner größten Erfolge. Was weniger viele wissen, ist die den Aufwand, den er betrieben hat in Erforschungen von dem näheren Universum. Beispielsweise war er ja in viele Projekte mit involviert, beispielsweise in die Mariner Expedition zur Venus, die die NASA gemacht hat und was auch einige seiner Theorien bestätigt hatte, ja, und auch an dem Voyager Projekt war er nicht unbeteiligt, ja. Er war eben da auch Mitglied des Forschungsteams, das eben Pioneer 10 und 11 auf den Weg gebracht hat und auch Voyager 1 und 2, ja, das eben Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun besucht hatte, schon sehr lange her, und auch Viking 1 und 2, ja, welches als allererster Orbiter auf dem Mars gelandet sind. Auch das sind unglaubliche Sachen. Also er hat hier in allen großen Projekten in dieser Zeit auch da mitgewirkt und hat diese vorangebracht. Ja. Auch sein Glauben, dass es außerirdisches Leben gibt. Ja. Zu seiner Zeit konnte man das noch nicht so belegen, wie man es heute belegen kann, wenn man denn von einem Beleg sprechen kann. Denn heutzutage wissen wir, dass es eine schier unerschöpfliche Anzahl von Planeten gibt. Man muss davon ausgehen, dass in fast jedem Sonnensystem irgendwie Planeten existieren, zumindest mal existieren können. Sehr viele wurden schon entdeckt, extrasolare Planeten, und damit ist natürlich die Möglichkeit von extraterrestrischem Leben unglaublich gestiegen im Vergleich zu den Erkenntnissen, die man damals hatte. Aber schon damals war eben Carl Sagan davon überzeugt, dass es geradezu ein wissenschaftliches Muss ist, dass es auch noch anderes Leben gibt. Denn man kann es ganz klar so sehen, wenn das Universum so und so viel Milliarden und Abermilliarden von Galaxien beinhaltet, die wiederum Abermilliarden von von Sonnen beinhaltet, dann muss es doch auch logisch sein, dass es rein von den Chancen her absolut möglich ist, dass irgendwo noch anderes Leben existiert. Er war nie ein UFO-Verfechter, ja, denn da war er wieder Realist, ja, und hat eben erkannt, dass selbst wenn es außerirdisches Leben gibt, dass es kaum einen Anziehungspunkt gibt, ja, für außerirdische Wesen hier mal vorbeizuschauen. Ja, das wir sind ein winziger, unbedeutender Punkt in einem zeitraummäßig gesehen unendlichen Universum. Ja, ist zwar nicht ganz richtig, ja, das Universum ist endlich, aber im Raum-Zeit-Kontinuum nicht. Und von daher ist es äußerst unwahrscheinlich, ja, dass wir besucht werden. Ja, da ist schon Skepsis angesagt. Ja. Aber der Glaube eben an das außerirdische Leben und was heißt Glauben? Das Wissen, dass es dort außerirdisches Leben geben muss. Ja, das hat auch dann dazu geführt, dass sich Sagan auch sehr stark eingesetzt hat für das SETI-Projekt, auf das Search for Extraterrestrial Life, ja, welches dann ja auch sehr viel Aufsehen erregte mit dem SETI-at-Home-Projekt. Außerdem hat er sich sehr um politische Themen gekümmert, wie eigentlich jeder verantwortliche Wissenschaftler oder verantwortungsvolle Wissenschaftler es tun sollte. Er hat nicht geschwiegen zu speziellen Problemen, wie zum Beispiel zur nuklearen Aufrüstung, und hat davor immer gewarnt. Das Konzept der globalen Erwärmung war für Sagan im Grundeffekt schon diskussionswürdig und war auch da wieder dann ein Vorreiter, noch bevor es Mainstream geworden ist, das Problem. Ja, und heute gilt es als erwiesen, dass es ein Problem mit der globalen Erwärmung gibt, auch wenn Skeptiker immer was anderes behaupten. Die Skeptiker werden ein ums andere Mal widerlegt, ja. Und deswegen auch hier ein sehr großer Verdienst von Carl Sagan. Und dann eben die veröffentlichten Werke, ja, von Carl Sagan, die Bücher, die er herausgebracht hat. A Pale Blue Dot, das war eine Veröffentlichung, die besondere Erwähnung, denke ich mal, erwähnt. Denn es hat gezeigt, wie die fast unendliche Arroganz der Menschen, wo die einzuordnen ist und wo sie ihre Grenzen findet, nämlich auf einem kleinen blauen Punkt in einem unglaublich großen Universum, die eigentlich dann die Arroganz dort nicht zu suchen hat, denn wir sollten sehr, sehr, sehr, sehr, sehr bescheiden sein. Ja? Und ich glaube, diese Bescheidenheit lernt man, wenn man zum Beispiel The Pale Blue Dot liest, ja. Und ich denke, also ich meine, Politiker sollten alle mal dieses Buch lesen, bevor sie Entscheidungen treffen, ja, die ganze Menschheit eventuell berühren kann. Ich habe mal den Artikel bei Mashable verlinkt. Dort findet ihr einige interessante Videos auch, ja, und noch viele Hintergrundinformationen, unter anderem auch ein kleiner Ausschnitt aus Cosmos, A Personal Voyage. Und ich denke, man könnte da wirklich mal reingucken. Schaut's mal an auf Mashable.com. Wie gesagt, Link findet ihr dann in den Beschreibungen auf der Webseite, komme ich später noch dazu. Ja, und zu guter Letzt noch was Lustiges. Naja, gut, was Lustiges. Ja, lustig ist es, Spaß macht's auch. Ist diesmal ein Spiel, das ich euch ans Herz legen kann, nämlich FullscreenMario.com. Ich weiß zwar nicht, wie die das gemanagt haben mit Nintendo, dass die das machen dürfen, aber ja, ihr hört's vielleicht im Hintergrund. Die haben nämlich hier tatsächlich das Original Mario umgesetzt, Super Mario Brothers, und haben das als HTML5-Game ins Internet gestellt. Und ihr könnt das spielen, tatsächlich, ihr könnt spielen kostenlos. Einfach die Seite besuchen, fullscreenmario.com, und schon könnt ihr hier in Retro-Gefühlen schwelgen. Vielleicht hört ihr die Soundeffekte im Hintergrund. Fantastisch. Kann ich da nur sagen. Und ja, ich bin hier schon beim Spielen, ja. Hier Podcast, könnt ihr mal irgendwie vielleicht weitermachen. Alleine. Was nennt ihr? Ich muss hier zocken, zocken, zocken. Ja gut, Entschuldigung, aber das macht eben süchtig, ja. Also Super Mario Bros., wenn ihr es wollt, ihm als HTML5-Game in jedem Browser, ich habe es eben Firefox gespielt, und geht auch in anderen Browsern, die HTML5 beherrschen. Viel Spaß. Und damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht. Ich hoffe, es hat euch diesmal wieder gefallen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder Kritik oder vielleicht auch neue Sachen. Übrigens, Entschuldigung vielmals, die letzte Folge war bis zum, ich glaube bis zum Samstag nicht aufrufbar. Es wurde eine falsche Folge geladen, ja. Mea culpa. Ich habe vergessen, die richtige Folgennummer einzutragen. Und deswegen tut mir wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr leid. Und ich habe nicht in die in die ankommenden Nachrichten reingeschaut vor Samstag. Ich verspreche, das wird sich ändern. Sorry, sorry, sorry. Wird auch nicht mehr vorkommen, hoffe ich jedenfalls. Ja, ganz ausschließen. aber wie gesagt, erste Anlaufstelle Google Plus, Rios, Wochensicht einfach um in der Suche angeben, dann findet ihr die Seite und da habe ich auch die helfenden Hinweise dann samstags gesehen. Danke, danke, danke. Ihr findet mich auch auf Twitter @Rio, ja, aber da bin ich nur ganz, ganz selten, ich sag's euch gleich. Könnt mir eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Da findet ihr auf der Seite auch den GPG-Key von mir, wenn ihr mir verschlüsselt eine Nachricht schreiben wollt. Und die Seite, wo ihr den Key findet, das ist wochensicht.thenetcasts.com. Wochensicht.thenetcasts.com. Bitte auf die Mehrzahl achten. Thenetcasts.com mit S hinten. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!